Pablo und Virginia. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Manuel Vázquez Montalbán. Bearbeitet von Peter Michel-Ladiges. Ein großes altes Bauernhaus über einer Steilküste. Wolken verhangen bis an den Horizont das winterliche Meer. Ave Maria Purissima. Gestank hängt in der Luft. Verdammtes Haus stinkt wie die Pest. In der Küche neben dem Herd zwei nackte Leichen. Eine männlich, eine weiblich. Besudelt, verstümmelt, zwischen Kerzen und violettem Damast. Ihr sollt weder Krieg führen noch Liebe machen. Große Buchstaben, mit Blut an die Wand geschmiert. Jesus, Maria und Josef. Verkrustetes Blut und verwesendes Fleisch. Oh, Madre de Dios. An der Tür gibt er in einem Schwall den Inhalt seines Magens und seiner Seele von sich. Ein paar Wochen später. Pepe Carvalho mit einem gewissen Missfallen in den Augenwinkeln an der Steilküste über dem winterlichen Meer. In den 20er Jahren entdeckten die Amerikaner und Engländer die Costa Azul. Zur selben Zeit nahmen die Leute aus Barcelona die Costa Brava in Besitz. Wir Madrilenen begannen dann später, uns dieses Küstenstrichs zu bemächtigen. Die blonde 40-Jährige. Begehrlich und begehrenswert. Dora. Bild einer Künstlerin nicht ohne Geld. Gefällt Ihnen die Gegend? Sie betrachtet genüsslich ein Stück Küste, als habe sie gleich vor, es in den Mund zu stecken. Das Meer ist dreckig. Oh, winterlich. Wenn das Meer ein opaker Kristall ist, sagt Carlos Barral in einem Gedicht. Ich bleibe prosaisch. Leider ist der Winter hier zu kurz. Leider? Wir haben hier ein ausgesprochen mildes Mikroklima. Der Genuss der Einsamkeit entschädigt reichlich für die wenigen schlechten Wintertage. Sie bleiben das ganze Jahr über hier. Es ist wunderschön während des Winters. Ohne diese ganzen Leute. Ohne die Kinder mit ihren Strandeimerchen. Kaum zu glauben. Es gibt immer noch Kinder mit Strandeimerchen. Oh ja, mein Lieber, die gibt es immer noch. Kommen Sie, wir müssen uns ranhalten. Unser Verein kann es gar nicht abwarten, Sie kennenzulernen. Der Verein zum Wohl der Öffentlichkeit, der mich engagiert hat. Ja, man ist so gespannt auf Sie. Wissen Sie, in diesen Wintermonaten passiert hier gar nichts. Das Einzige, was uns bleibt, ist, Krimis zu lesen. Wir verschlingen sie nur so. Und das beschäftigt uns viele Stunden am Tag. Manchmal kommt es mir fast vor, als hätte man sie engagiert, um eine Art literarisches Abenteuer mit echtem Privatdetektiv zu erleben. Und gar nicht so sehr, um diesen grässlichen Mordfall zu klären. Eine gefährliche Geschichte. Kriminalromane und kriminelle Wirklichkeit haben gar nichts miteinander zu tun. Ein Innenraum von der nonchalanten Großzügigkeit mediterraner Architektur. Aus den Fenstern der Blick auf ein nächtliches Pinienwäldchen und den Vollmond tief über dem dunklen Meer. Locker um Carvalho gruppiert, vier oder fünf Paare mit der Aura progressiver Intellektueller. Hat Dora Sie eigentlich schon darüber in Kenntnis gesetzt, worum es sich in diesem Fall handelt? Wieso um aller guten Geister willen hätte dieser Herr denn sonst überhaupt den weiten Weg von Barcelona hierher machen sollen? Ich meinte, was die näheren Einzelheiten des Falles betrifft. Und was, mein Lieber, ist deiner Meinung nach eine nähere Einzelheit? Dora, ich habe im Moment wirklich keine Lust, mit dir über linguistische Details zu streiten. Also bitte sagen Sie mir, Senor Carvalho, wissen Sie ausreichend Bescheid, worum es bei dieser Sache geht? Nein, genau, das glaube ich, ist jetzt das Wichtigste für mich, endlich zu erfahren, worum es geht. Soll ich vielleicht noch einmal hier coram publico vortragen, was ich Senor Carvalho bisher erzählt habe? Damit ein jeder sich hier ein Bild davon machen kann, ob diese oder jene nähere Einzelheit noch erwähnenswert wäre. Heißt das etwa, du drohst uns mit einem deiner großen Monologe wobei wir das andachtsvolle Publikum spielen dürfen. Großer Gott, Carlos, musst du heute Abend wieder unbedingt so unausstehlich sein. Bei mir ist es wenigstens die Ausnahme, bei dir die Regel. Sie werden bemerkt haben, Senor Cavallo, dass dieser Herr mein Ehemann ist. Das ist kaum zu überhören, Senora. Also, in Gottes Namen. Pablo und Virginia, diese beiden jungen Leute, wohnten seit über anderthalb Jahren hier. Bei ihrer Ankunft waren sie einfach die Sensation der Winterkolonie. Das sind im Wesentlichen wir, die sie hier sehen. Bis auf ein paar Belgier und Holländer, mit denen wir aber kaum etwas zu tun haben. Die beiden waren beleidigend jung und beleidigend hübsch. Man stürzte sich auf sie. Aufsehen erregte auch ihre orientalische Kleidung. Sehr exotisch, aber sehr stilvoll. Viele indische Sachen. Sie erzählten, sie seien viel herumgereist, vor allem in Asien. Sie hätten längere Zeit in Nepal gelebt und in Goa. Sie waren jung und nett und sie waren neu, vor allem neu. Wir lieben neue Leute. Im Hintergrund ein Bild des spanischen Königs. Am Schreibtisch ein Sargento der Guardia Civil vor einem gewichtigen Aktenordner. Mit unendlicher Bedachtsamkeit sieht er die Papiere durch. Ah ja, sehen Sie, da haben wir die Sache. Der Fall der Hippies, hieß es in der Presse. In unseren Akten führen wir ihn als Mord an dem Ehepaar Aquinaldo. Ach was, die beiden waren verheiratet? Jawohl, und zwar auch kirchlich, mein Herr. Haben Sie den Fall abgeschlossen? Ein Fall, der nicht gelöst ist, wird bei uns nicht abgeschlossen. Es sieht nach einer Art Ritualmord aus. Nach unseren Erkenntnissen gehörten die beiden zu einer Sekte, die sich hier in der Gegend eingenistet hat. Sekte der totalen Liebe nennt sie sich. Der Anführer wohnt zwischen Altea und Calpe. Wie es der Zufall so will, war er zur Zeit des Verbrechens gar nicht in Spanien. Diese Sekte hat die viele Anhänger? Viele nicht, aber einige doch schon. Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Das ist doch ein Witz. Heute, in unserer Welt, wo man vor nichts mehr Respekt und Hochachtung hat, gibt es mehr solche religiösen Sekten denn je. Was ist mit dieser Malerin und ihrem Mann und dem Kreis um sie? Die glauben an gar nichts. Wenn man die in Ruhe in der Sonne nackt baden lässt, sind die zufrieden. Sie leben schon seit Jahren hier. Wovon weiß ich nicht, aber sie leben. Das sind meine Auftraggeber. Na, sie werden sie ja kennenlernen. Ich habe Anweisungen, Ihnen mitzuteilen, was ich Ihnen mitteilen darf, und Ihnen nicht mitzuteilen, was ich nicht darf. Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar. Die Mitglieder dieser Sekte, nehme ich an, haben Sie vernommen. Richtig. Das war das Nächstliegende. Erst ich und dann noch Inspektoren aus Madrid und Valencia. Ein Freund von Paolo El Hippie, diesem Anführer der Bande, behielten wir gleich hier. So ein halbverrückter Pole, der manchmal Anfälle kriegt und dann gefährlich werden kann. Aber wir mussten ihn wieder laufen lassen. Mhm. Drogen? Sie nehmen, was Sie kriegen können. Aber nur sogenannte weiche Drogen, behaupten Sie. Naja, am liebsten würde ich denen so eine richtig schöne weiche Dröhnung verpassen. Ab zum Steineklopfen im Straßenbau. Wo sind diese Leute von der Sekte zu finden? An der Uferstraße. Denen gehören die ganzen Trödelstände dort. Und dieser Paolo El Hippie? Entweder in der Diskothek El Pipayo oder am Strand, wo er seine Predigten hält. Subversive Elemente sind das, nichts weiter unter ihrem duckmäuserischen Deckmäntelchen, diese Hippies. Die Hippies sind eine ausgestorbene Spezies, fast überall auf der Welt. In Spanien jedenfalls nicht. Es heißt doch andauernd, wir hinkten der Entwicklung hinterher, sogar darin. Zum Straßenbau gehören die alle geschickt, zur Hebung der Wirtschaftslage. Gut, dann will ich mich als erstes mal ein wenig umsehen. Sie vergeuden bloß Ihre Zeit. Solche Dinge lassen sich nicht von heute auf morgen erledigen. Vor 2 Jahren wurde am Strand eine Deutsche mit durchschnittener Kehle gefunden. Mit einem Schlag wimmelte es nur so von Journalisten und Müßiggängern, die einem andauernd im Weg herumstanden. Aber in kürzester Zeit hatten sie alles so ausgewalzt und breitgetreten, dass es allen zum Hals raushing. Und nach einer Woche war schon keiner mehr da. Nur die Guardia Civil, die war noch da. Und die Guardia Civil wird immer da sein. Haben Sie den Täter gefunden? haben wir. Aber das war praktisch umsonst. Er schaffte es abzuhauen und ist bisher noch nicht wiedergefasst. Aber das ist nichts als eine Frage der Zeit. Alles eine Frage der Zeit. Und davon haben wir hier reichlich genug. Meer und Zeit. Ein großer Mann mit langem Haar und schwarzem Bart in safrangelber Tunika. Nicht die Bosheit existiert, sondern nur die Angst, der andere könnte böse sein. Paolo El Hippi, Predigt seiner Herde. Auch nicht die Güte existiert, sondern nur die Angst, nicht gut zu sein. Um ihn im Halbkreis knapp 2 Dutzend junge Frauen und Männer lauschend im Schneidersitz. Die totale Liebe heißt, offen sein für alles. Für den Nächsten, für sich selbst, für die anderen. Im Warten auf die Erleuchtung, diesen Augenblick der totalen Erkenntnis, in der Gott vom Menschen Besitz ergreift. Ein Mädchen erhebt sich und tritt vor den Meister. Ich möchte sein wie das Meer. Steig ins Meer und gib dich ihm hin. Der Meister kreuzt die Arme über der Brust. Schließ die Augen. Versenken wir uns in den Leib unserer Schwester im Meer. Das Mädchen ist tief hinein ins eiskalte Meer gegangen. Nur noch Schultern und Kopf sind zu sehen. Dann ist sie im Wasser verschwunden. Sie ertrinkt. Einer macht Anstalten, der Verschwundenen zur Hilfe zu eilen. Misch dich nicht in fremde Schicksale. Aber sie ertrinkt. Du bist es, der ertrinkt. Den Rücken zum Meer und mit geschlossenen Augen hebt der Meister segnend die Arme über seiner Herde. Öffnet euren Blick nach innen und schaut. Vor Kälte zitternd entsteigt das Mädchen mit einem glückseligen Lächeln wieder dem Meer. Schaut und lasst es euch eine Lehre sein. Das Mädchen wird in eine Decke gehüllt und kehrt in den Kreis der Meditierenden zurück. Lasst es euch auch ein Beispiel sein und geht bis zum Treffen bei Sonnenuntergang eurer Wege. Gemessenen Schrittes geht Paolo El Hippi über den kühlen Sand davon. Ist dir bei so etwas noch keiner ertrunken? Kennen wir uns? Unbekannte duzt sich nicht. Ich erinnere mich nicht an Sie. Aber ich mich sehr gut an dich. Ende der 60er Jahre, Barcelona, die nächtlichen Sessions. Du warst der Star der Szene. Das darf doch nicht wahr sein. Du? Dich hier zu treffen, hätte ich nie erwartet. Ja, ich kann es gar nicht fassen. Was treibt dich hierher? Pablo und Virginia. Eine romantische Tragödie. Ein Doppelmord. Das auch. Paolo El Hippi bewohnt ein altes Fischerhaus, sparsam eingerichtet mit exquisit mönchischem Geschmack. Gibt es in diesem Haus keine Stühle? Der Stuhl widerspricht der natürlichen Anatomie des Menschen. Wir sind nicht nur zum Scheißen auf der Welt. Du hast dich auch überhaupt nicht verändert. Und du? Paolo El Hippi. Ein schöner Deckname. Pedro Ertos Corominas, Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Ein Mann der neuen Zeit. Ja. In fortschrittlichen Kreisen Barcelonas bekannt unter dem Namen Gabardinetti. Den hattest du mir angehängt. Schon damals, als wir noch in der Partei waren und du mich nicht leiden konntest, weil ich wegen meines Vaters und seines Geldes ein feiner Pinkel für dich war. Auch eine Karriere für den Sohn eines großen Tuchfabrikanten, orthodoxer Kommunist, orthodoxer Liberaler, orthodoxer Makrobiotiker, orthodoxer Buddhist und heute... Ein Relikt. Nichts weiter als ein Relikt. In der Rolle eines Guru. Ich bin ein Erlöser gefallener Seelen. Die meisten von ihnen wurden mir von ihren Eltern anvertraut, damit ich sie vom Heroin wegbringe. Jetzt glauben sie an mich und an die Liebe. Ich bin ein Arzt, der eine harte und zerstörerische Droge durch eine ganz, ganz weiche ersetzt. Die Droge bin ich? Du bist ein gerissenes Aas. Aber habe ich nicht recht? Im Vergleich zu jener Hölle ist es ein wirkliches Paradies. In deinem Paradies gibt es Tote. Vor 2 Jahren die Deutsche, Jetzt Pablo und Virginia. Ich hatte ja ganz vergessen, dass du Privatdetektiv bist. Ihr seid genauso wie die Polizei. Euch interessieren nur Diebe und Mörder und Verbrechen. Übertreib nicht. Erzähl mir lieber von Pablo und Virginia. Gut, ich werde dir von den beiden Leichen erzählen. Aber lass mich sie dann zuerst meinem inneren Auge beschwören. Ich habe Zeit. Kennst du Angkor? Nein. Ich war Pablo und Virginia dort früher schon einmal begegnet. Mhm. Sie fiel mir sofort auf, denn sie waren genau wie ich. Ihr Weg war ähnlich wie meiner. Sie trugen das Stigma der Kinder aus gutem Hause. Ein typisches Paar, das Angst hat, so wie die Eltern zu werden. Sie versuchten jeden Tag, die Realität neu zu erfinden. Als wir uns hier wieder begegneten, hatte ich schon das mit der totalen Liebe angefangen. Sie schlossen sich der Sache so halb und halb an, verstehst du? Sie stiegen in das Spiel ein, blieben aber distanziert. Genau. So zum Spaß und doch nicht zum Spaß. Um sich lustig zu machen? Um sich nicht allein zu fühlen. Und die anderen, diese Malerin und ihr Mann? Ach, die, das sind im Grunde nur weiße Menschen, die das ganze Leben lang am liebsten Urlaub machen wollen. Weiße Menschen? So werden bei uns die Ungläubigen genannt, die sich hartnäckig weigern, die Wahrheit zu sehen. Sie glauben nicht an dich. Sie glauben überhaupt nur an ihren Magen und an ihre Ängste. Du kannst sie nicht gut leiden, was? Ich kann sie ganz und gar nicht leiden. Und sie dich? Ich bin die verbotene Frucht. Wenn sie von mir essen, überschreiten sie ihre Grenzen. Aber gelegentlich spielen sie mit dem, wofür sie mich halten. Womit? Mit dem Schatten des Wahnsinns. Dora. Die wandert von Bett zu Bett und tut, was sie nicht lassen kann. Wer hat Pablo und Virginia umgebracht? Wer tötete Kennedy, Carvalho? Ich habe ihnen den Tod nicht gewünscht, aber es interessiert mich auch nicht, wer sie umgebracht hat. Carvalho betrachtet die Schrift an der Wand im Haus des Verbrechens. Ihr sollt weder Krieg führen, noch Liebe machen. Er verlässt das Haus und schaut über die Steilküste hinunter. Der Anblick des winterlichen Meeres unter den Wolken lässt ihn schaudern. Carvalho dreht sich um und da steht der Ziegenhirt aufrecht inmitten seiner Ziegen und sieht ihn scheu an, während er sein Gewicht auf einen langen Stock stützt. Guten Abend. Der Hirte versucht ein Lächeln und sein Mund mit einem letzten Zahn öffnet sich zu einer stillen Höhle. Sie waren es, der die Toten gefunden hat. Ja. Wie heißen Sie? Chanqueta. Sie sind sehr bekannt hier an der Küste. Es heißt, ich sei ein guter Mensch. Aber ich bin nur ein Narr. Sie sagen, ich sei ein Philosoph. Aber ich bin ein Idiot. Sie sind doch aus Alicante. Nein. In Alicante gibt es gute Menschen. Hatten Sie mit dem Paar zu tun, das hier wohnte? Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikam, ließ ich einen fahren. Weshalb? Damit Sie Bescheid wissen. Sie hat mir ihre Titten gezeigt. Virginia? Nein, die andere. Die Farbkriegerin. Die komischen Bildchen malt. Alle Ziegen zeigen ihre Titten. Stört Sie das? Nein. Klar, Sie sind ja aus Alicante. Eine kleine Bucht mit Kieselstrand. Dora sitzt vor einer Staffelei. in der Tracht der Malerinnen von Malibu. Sie malt eine Zusammenstellung von Rhomben in verschiedenen Farben. Störe ich bei der Arbeit? Ach, Sie. Sie haben leicht erschreckt. Was machen die Nachforschungen? Ich habe nichts herausgefunden. Die Sektenleute scheinen mir harmlos zu sein. Also? Es kann alles Mögliche gewesen sein. Eine Abrechnung beispielsweise. Sie haben auf Ihren Orientreisen auch Drogen geschmuggelt. Es könnten Dealer gewesen sein. Und diese Parole an der Wand? Ihr sollt weder Krieg führen noch Liebe machen? Um Verwirrung zu stiften, um einen Ritualmord vorzutäuschen, was weiß ich. Dora beginnt, ihre Malutensilien einzupacken. Schluss für heute? Gefällt Ihnen das Bild? Mein Geschmack ist eher konservativ. Heute Abend machen wir bei uns zu Hause ein großes gemeinsames Paella-Essen. Kommen Sie dazu, wir erwarten Sie. Auf dieser Insel konzentrieren sich die Egoisten und die Verrückten. Meinst du auch mich damit? Dich auch. Da werden zwei junge Menschen getötet mit den typischen Requisiten eines Ritualmordes. Blutüberströmte Leichen als Beweis für die Bereitschaft, mit blinder Wut zu töten. Aber in der Umgebung gibt es nur eine Bande von verschüchterten Sektierern unter Leitung eines Lebemannes. Vielen Dank. Ein total verrückter Ziegenhirt, eine Nymphomanin, die überflüssige Bilder produziert, eine Gruppe von Flüchtlingen aus dem Terror Madrids, Leute, die von freiberuflichen Zinsen leben. Ein Verbrechen, das nicht in den Rahmen passt. Woraus man schließen kann, dass eine falsche Spur gelegt wurde. Versuche mal herauszufinden, was für Zusammenhänge aus der Vergangenheit hinter diesen Morden stecken könnten. Asien mag für Chartertouristen ein Schaufenster malerischen Elends sein. Für Schmuggler ist es ein hartes Pflaster. Und Pablo und Virginia waren Schmuggler. Haschisch oder Heroin? Nicht unbedingt. Ich weiß mit Sicherheit, dass sie einmal burmesische Rubine geschmuggelt haben. Eines der lukrativsten Geschäfte in dieser Gegend. Und sowas endet tödlich? Kommt darauf an. Alle kriminellen Märkte haben feste Regeln und wer gegen den Kodex verstößt, ist dran. Weißt du etwas Konkretes oder sind das Vermutungen? Vermutungen. Aber da gibt es einen Aspekt, den du nicht kennst. Schieß los. Oh, nicht so. Ich will, dass du es siehst. Wenn du bereit bist zu sehen. Was? Wenn du bereit wärst zu sehen, dann würdest du vorher keine Fragen stellen. Also gut, ich will sehen. Nacht über der Steilküste. Dunkel das Haus des Verbrechens. Über der Meeresfläche der Mond enthüllt die Landschaft. Ein leuchtender Punkt nähert sich vom Meer hin. Vielleicht ist das die Erklärung. Paolo liegt flach am Boden und sieht durch ein Fernglas. Der leuchtende Punkt ist ein Motorboot. In geringer Entfernung vom Land hält es an. Hier, nimm das Fernglas und schau dir das an. Männer springen ins Wasser und ziehen das Boot auf den Strand. Schemenhaft tauchen Gestalten auf, umringen das Boot. Bündel werden ihnen zugeworfen. Schmuggler? Du sagst es. Was? Alles Mögliche. Aber hauptsächlich amerikanische Zigaretten und Whisky. Pablo und Virginia hatten einen großen Erwartungsposten. Das hatten sie. Niemand hatte damit gerechnet, dass eines Tages ein Yuppie-Pärchen ankommt und ein Haus mietet, das wie ein Balkon über dem Treffpunkt der Schmuggler liegt. Yuppies? Du bist anscheinend nicht auf dem Laufenden. Das ist das englische Wort für die illegalen Hippies, wenn sie sich wieder an das Leben der weißen Männer anpassen. Aber Pablo und Virginia waren doch so, wie sie immer gewesen sind. Der Schein trügt. Wenn du es weißt und sie es wussten, kann alle Welt es wissen. Und die Guardia Civil braucht nicht so zu tun, als hätte sie keine Ahnung von der Ursache des Verbrechens. Aber warum so blutrünstig? Zeugen beseitigen und im Blut der Leichen baden. Dieses ganze rituelle Zeug bei dem Verbrechen, das sind doch zwei verschiedene Dinge. Es fällt tatsächlich schwer, sich Schmuggler vorzustellen, die wie intellektuelle, subkulturelle Parolen an die Wände schmieren. Also, und was nun? Die Verantwortung liegt jetzt bei mir. Handeln oder nichts tun, das ist die Frage. Genau. Dann geh. Wieso? Das könnte vielleicht gefährlich werden. Und das passt nicht gut zu dir. Da hast du nicht Unrecht. Paolo El Hippi verschwindet in Richtung der Berge. Cavallo steigt den steilen Weg hinab zum Strand. Unten dringen dumpf Stimmen und Geräusche an sein Ohr. Ein Knüppelhieb auf den Kopf versenkt ihn in tiefere Fluten als die vor der Küste. Cavallo kommt wieder zu sich, öffnet träge die Augen, sieht sich in einer Szene aus einem Piratenfilm. Er liegt am Boden und um ihn im Kreis schlecht rasierte Männer mit Galgenvogelgesichtern und Mützen, die ihre Gesichter verdecken. Sie sind im Haus des Verbrechens. Was hattest du, Schwachkopf, am Strand zu suchen? Miesmuscheln. Dir werden wir deine Witze noch austreiben. Ein Mann kommt herein, spricht mit leiser Stimme eindringlich auf den Wortführer ein. Verdammt, der Prophet. Das gefällt mir gar nicht. Los, lasst uns hier so schnell wie möglich weg. Sie lassen Cavallo allein. Er versucht, auf die Beine zu kommen. Er schleppt sich zur Tür. Mit verdrehten Augen bricht er zusammen. Möwengeschrei dringt an sein Ohr. In seinem Schädel dröhnt das Echo des ersten Schlags. Bist du besoffen, Alicante? Cavallo versucht, Schmerz und Dumpfheit aus dem Schädel zu vertreiben. Er entdeckt nicht weit entfernt das Gesicht des Ziegenhirten. Wenn du mitkommst, Alicante, dann zeige ich dir ein schönes Stück Treibgut. Leck mich am Arsch, du Idiot. Es wird dir gefallen. Komm mit, du wirst sehen. Ich bin nicht zu Spaziergängen aufgelegt. Es ist ganz in der Nähe. Sie haben ihm mit einem Dolch das Herz zerschnitten. Was redest du? Nun komm schon, komm mit. Cavallo findet in die Vertikale und setzt sich in Bewegung. Langsam, Schritt für Schritt, geht der Ziegenhirte mit seinem schwankenden Weggenossen voran, bis sie vor Paolos Leiche stehen. Möwen haben sich um den Toten versammelt und bestaunen die starren blauen Augen, die opaken Kristallen gleichen wie das winterliche Meer. Cavallo kommt wieder zu sich. Er liegt in einem Krankenhausbett und um seinen Kopf spürt er einen dicken Verband. Na, endlich wachen Sie auf. Wer hat mich gefunden? Die Patrouille. Beim Routinegang. Wenn Sie früher gekommen wären, Sargento, hätten Sie das große Verdienstkreuz von Isabella der Katholischen bekommen. Ich brauche keine Kreuze. Da waren alle Schmuggler des Mittelmeers versammelt. Wenn wir immer zur rechten Zeit kämen, gäbe es keinen Schmuggel. Da haben Sie auch wieder recht. Sind Sie von den Schmugglern zusammengeschlagen worden? Mit Sicherheit. Und wer hat Paolo umgebracht? Paolo umgebracht? Ja, mit einem einzigen Messerstich. Man hat sie beide zusammen gesehen. Die sind zusammen nach Sonnenuntergang von Paolos Haus weggegangen. Paolo hat mich zu dem Logenplatz für das Schmugglerspektakel gebracht. Dann ging er weg und ich versuchte, zum Strand hinunterzukommen, um nachzusehen, was da zu Gange war. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen die komplette Liste der Leute und stelle Ihnen jeden Einzelnen in der Bar bei Carlet vor. Sie sind uns alle bekannt. Aber wir wissen nicht, was Sie schmuggeln und wann Sie es tun. Aber Paolo wusste es. Ihr Freund wusste es. Und das hat er nun davon. Deshalb sind die also abgehauen. Jetzt verstehe ich. Wen meinen Sie? Die Schmuggler hielten mich in dem Haus gefangen. Plötzlich verschwanden sie alle. Vielleicht, weil die Streife der Guardia Civil auftauchte. Vielleicht, aber Wenn die Entdeckung der Leiche es war, die sie aufschreckte, heißt das, dass sie nicht die Täter waren. Könnte ich mir auch kaum denken. Die Schmuggler in dieser Gegend mögen zwar Gauner sein, aber Mörder sind sie nicht. Wie gesagt, ich kenne sie seit Jahren. Tja, aber warum deutete Paolo dann an, dass der Mord an Pablo und Virginia etwas mit Schmuggel zu tun hat? Ach, Unsinn. Das mit den jungen Leuten war eine Abrechnung. Entweder religiös oder politisch. Denn seit das mit der Politik angefangen hat, kann man auf alles gefasst sein. Das mit der Politik hat schon vor tausenden von Jahren angefangen. Sie wissen schon, was ich meine. Und ich warne Sie. Sie könnten der Nächste sein. Der Mörder von Paolo war ein Profi. So geht nur ein Profi mit dem Messer um. Hat man das Messer gefunden, mit dem Pablo und Virginia umgebracht wurden? Nein. Es ist dasselbe, mit dem Paolo erstochen wurde, nicht wahr? Also, das wäre ja noch schöner, wenn ich Ihnen Geheimnisse des Ermittlungsverfahrens verraten würde. Sobald Sie sich erholt haben, ab nach Hause, verstanden? Jetzt ist Schluss mit der Detektivspielerei. Sargento, in Anbetracht Ihrer Liebenswürdigkeit möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen. Na dann los. War der Ziegenhirt schon immer verrückt? Das könnte nur seine Mutter beantworten. Er kam vor 2 oder 3 Jahren hierher und da war er schon verrückt. Ist er selbstständig? Die Ziegen gehören ihm. Hat er die Herde hier gekauft oder brachte er sie mit? Hören Sie mal, was soll die Frage? Also ich weiß wirklich nicht. Als er hier auftauchte, hatte er die Ziegen schon. Und ich sah keinen Anlass, ihn zu fragen, woher er sie hatte. Wo wohnt er? In so einer Baracke, die früher zu irgendeinem anderen Zweck da war. Sie liegt in der Wildnis da oben. Ziemlich nahe beim Haus des Verbrechens. Hoch steht die Sonne am Mittag über der Wildnis. In der Ferne glitzert das Meer in winterlicher Trägheit. Caballo erreicht die Hütte des Ziegenhirten. Keine Antwort. Caballo drückt die Tür auf. Er steht in dem einzigen Raum der Hütte. Ein Herd, ein rohgezimmerter Tisch, ein verwahrlostes Bett, sonst nichts. Nicht mal ein Foto. Kein Bild. Keine Erinnerung. Als käme der Kerl vom Mars. Caballo durchstöbert den Ziegenstall. Viel schmutziges Stroh, eine verfallene Tränke, ein Fenster zum Meer. Caballo stützt die Hände aufs Fensterbrett und beugt sich hinaus. Vor seinen Augen breitet sich ein Panorama des Meeres aus, so weit und so prachtvoll, wie er es bisher an dieser Küste noch nicht gesehen hat. Seine Faszination wird durch ein seltsames Gefühl seiner Hände bei der Berührung des Fensterbretts gestört. Das Holz ist verkohlt. Auch unter dem Fenster die Bretterwand und der Boden. Die Innenseiten seiner Hände sind schwarz, voller Ruß. Caballo verlässt den Ort, beginnt den Abstieg zur Straße. Da versperrt ihm den Weg, unbeweglich mit ausgebreiteten Armen, die Figur des Ziegenhirten. Oh, guten Tag. Alicante, Alicante, Nartevaya Spallante. Ich habe einen kleinen Spaziergang hierher gemacht und wollte Sie fragen, ob Sie frischen Käse haben. Queso fresco, solo como lo que pesco. Haben Sie welchen? Sie haben schmutzige Hände. Ich wollte in den Stall sehen, ob jemand da ist und habe mich auf das Fensterbrett gestützt. Es ist ganz verkohlt. Hat es gebrannt? Mir ist die Petroleumlampe heruntergefallen. Nichts. Ein kleines Feuer. Na dann, bis bald. Alicante, Alicante, Norte Vaya Spalante. Wieder die kleine Bucht mit Kieselstrand. Wieder sitzt Dora vor ihrer Staffelei und malt. Bitte nicht erschrecken. Ich wollte Sie nur ein wenig bei der Arbeit stören. Das ist keine Arbeit. Und Sie stören auch nicht. Kommen Sie mit Ihrem Bild voran? Es ist eine neue Version des Motivs. Ich versuche, eine andere Empfindung auszudrücken. Langsam geht es dem Ende zu. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe so eine Ahnung, dass die Geschichte sich dem Schlussakt nähert. Da ist etwas Künstliches in dieser anscheinend so natürlichen Natur. Die waren drauf und dran, mich zum Krüppel zu schlagen. Vor allem eure Clique scheint wie eine Sammlung von Ausschnitten aus einem Film mit Salons und Whisky, der über einer Stallküste spielt. Nicht einmal die Ziegen des verrückten Hirten scheinen mir echt. Vielleicht sind sie aufblasbar. Vielleicht ist es am besten, wenn Sie wieder abreisen. Wir haben einen Vertrag, Sie sind mein Klient. Nein, das stimmt nicht. Engagiert hat sie die Gemeinschaft. Diese 5, 6 Familien, die etwas mehr Kontakt miteinander pflegen. Wir wollten die Sache vom Tisch haben. Wir wollten wieder ruhig und entspannt leben können in diesem Paradies. Sind Sie schon lange hier? 2 oder 3 Jahre. Waren Sie die Ersten der Gruppe aus Madrid? Ja. Pablo und Virginia kamen später? Ja. Aber Paolo El Hippi war bereits hier. Ja, ja. Aber was in Gottes Namen interessiert Sie das eigentlich? Sie kannten doch sicherlich den Polen, der im Zusammenhang mit dem Mord an dem Paar festgenommen wurde. Er gehörte zu Paolos Leuten. Die Polizei hielt ihn ein paar Wochen fest und ließ ihn dann wieder frei. Das war der Zeitpunkt, als wir beschlossen, uns an sie zu wenden. Wir sahen, wie verunsichert die waren. Dass sie nicht weiter wussten. Am ersten Tag sagten sie, im Winter sei das Meer ein opaker Kristall. Aber hier in dieser Bucht ist alles vollkommen transparent. Man sieht alles. Diese Küstengegend ist eine Mine. Was wollen Sie damit sagen? Wen hielt Ihre Gruppe für den Täter? Zuerst glaubten wir, es sei der Pole gewesen. Er war verrückt. Und er war in Virginia verliebt. Gut, aber der Pole war es nicht. Was dachten Sie dann, wer es wäre? Auf jeden Fall eine Person aus dem Kreis um Paolo. Er selbst war ja auch der Meinung. Als er verhört wurde, sagte er, er könne nicht für seine ganze Herde einstehen. Daher also der Ritualmord. Man kann das Spiel bis zu einem gewissen Punkt treiben, ja. Aber es muss nicht den ganzen Abend russisches Roulette sein. Pablo und Virginia gehörten nicht zu ihm. Nein, sie gehörten nicht zu uns. Allmählich beginne ich zu verstehen. Ach, lassen Sie das. Reisen Sie ab. Das Honorar bleibt dasselbe. Das hier ist kein Spiel mehr. Es wird langsam etwas gefährlich. Finden Sie nicht auch? Ich versuche zu Ende zu führen, was ich begonnen habe. Das berufliche Ethos ist das Einzige, was ich noch habe. Wieder ist tiefe Nacht. Wieder schleicht Carvalho um die Hütte des Ziegenhirten. Durch einen Fensterladen dringt ein schmaler Lichtstreifen. Carvalho sieht drinnen Doras Mann, Carlos und den Ziegenhirten miteinander sprechen. Er kann nichts verstehen, aber hinter sich hört er plötzlich drohendes Knurren und dann ein scharfes Gebell. Ein paar Meter vor ihm steht böse und angespannt der Hund des Ziegenhirten. Aus der Hütte kommen die Männer langsam auf ihn zu. Carvalho legt die rechte Hand ans Schulterholster unter der linken Achsel. Die beiden sehen es und halten an. Ach, Sie sind es. Sie haben uns einen ganz schönen Schreck angejagt. Wir dachten, es sei ein Landstreicher. Ein Ziegendieb vielleicht. Man kann nie wissen. Alicante, Alicante. Es ist der aus Alicante. Also dann, gute Nacht und auf bald. Nein, nein, Sie kommen erst einmal mit uns. Weshalb? Sag mal, welche Rolle spielt dein Freund eigentlich, Carlos? Er ist nicht mein Freund. Du hast ihn aber ins Spiel gebracht. Endlich sprechen Sie ja mal wie ein normaler Mensch. Ich dachte schon, Sie seien verrückt. Verrückten soll man nie über den Weg trauen. Welches Spiel spielt er, Carlos? Russisches Roulette. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Guardia Civil informiert ist und dass wir alle bald zusammen ein klärendes Gespräch haben werden. Sie haben gar keinen informiert. Dora tritt aus der Dunkelheit, vor sich eine Schrotflinte mit abgesägten Läufen. Aber ein klärendes Gespräch werden wir miteinander haben. Ganz unter uns. Ich nehme doch an, dass Sie nicht so dumm sein werden, mich hier zu exekutieren. Sonst geht vor lauter Blutvergießen die Sache doch noch den Bach runter. Aber keineswegs. Sie sind schließlich gewissermaßen unser Gast und stehen noch immer in unseren Diensten. Sie werden sehen, wie angenehm es bei uns zu Hause ist. Und machen Sie keine Dummheiten. In Doras Salon benimmt sich Cavallo wie einer, der nicht mitspielt, obwohl ihm doch gar nichts anderes übrig bleibt. Ich nehme an, Privatdetektive haben so etwas wie ein Berufsethos. Aus Ihrem Mund klingt das wie bei einer Talkshow im Radio. Aber abgesehen davon, Ihre Tarnung ist richtig gut. Nur diesen fürchterlichen leeren Mund mit dem einen Zahn finde ich etwas übertrieben. Ich war Söldner. Und in Biafra wurden mir die Zähne eingeschlagen. Aber für die passenden Gelegenheiten besitze ich auch ein falsches Gebiss. Das hat sicherlich eine Menge Geld gekostet. Sehr witzig. Aber lenken Sie nicht ab. Ich versuche gerade, Ihnen eine Möglichkeit anzubieten, aus dieser Sache herauszukommen. Klienten, in deren Auftrag Sie arbeiten, haben doch ein Recht auf Ihre professionelle Verschwiegenheit. Ihr Berufsgeheimnis. Nicht auf meine Komplizenschaft bei 4 Morden insgesamt. Es waren 3. 4! Oder Sie erzählen mir, was aus dem Polen geworden ist. Ist ja gut. Wie viel Steine waren nötig, damit er auf dem Meeresgrund bleibt? Es hängt von Ihnen ab, ob es 5 werden. Mein Berufsethos erlaubt mir nicht, mich zum Komplizen bei einer Reihe perfekter Morde zu machen. Schon gar nicht bei einer Auseinandersetzung zwischen kriminellen Banden. Der Junge denkt auf eigene Kosten. Wären Sie vielleicht so liebenswürdig, uns zu sagen, was Sie vermuten? Die Sache liegt da auf der Hand. Paolo El Hippi war in dieser Gegend hier der König, bevor Sie kamen. Ein vorsichtiger Mensch, ich kannte ihn gut. Er hat sicherlich ein bisschen Dealerei in kleinem Maßstab betrieben. Dann kamen Sie und fanden, das sei ein idealer Platz für Ihre Transaktion. Unter dem Deckmäntelchen von Freiberuflern, die vor der Luftverschmutzung und der modernen Zivilisation aus Madrid geflohen sind. Sie betreiben Ihr Geschäft im großen Stil. Und Paolo war Ihnen im Weg. Als die beiden jungen Leute aus gutem Hause kamen, sahen Sie eine Möglichkeit, Paolo und seine Sekte in eine Affäre zu verwickeln. Ein Ritualmord. Sie zwingen ihn zu gehen, oder Sie bringen ihn ins Gefängnis. Und die Küste ist frei von Konkurrenz. Aber die Polizei biss nicht an. Daraufhin wurde ich angeheuert, um den Verdacht wieder anzuheizen. Nur Paolo war auch nicht dumm und brachte mich auf eine Spur. Das heißt, er zeigte mir einen Weg, herauszufinden, was tatsächlich vor sich ging. Also brachten Sie Paolo um. Aber nun werden Sie allmählich nervös. Sie werden wohl dem Polen Gesellschaft leisten müssen. Sie sind der pittoreske Aspekt der ganzen Angelegenheit. Ein harmloser, verrückter Ziegenhirte, der nachts Leuchtfeuer im Stallfenster anzündet, wenn die Ladungen ankommen. Darf ich raten, was für welche? Bei so vielen Toten kann es sich nur um Heroin handeln. Bevor ich ans Geld kam, war ich auch einmal Schauspieler und die Idiotenrollen waren meine Spezialität. Auf der einen Seite ein verrückter Hirte, auf der anderen die feinsinnigen Intellektuellen, die das winterliche Meer genießen, wenn es ein opaker Kristall ist. Cavallo schaut Dora an. Sie trägt ihre Bluse weit aufgeknöpft. Gewähren Sie mir einen letzten Wunsch? Allgemeine Verblüffung. Cavallo steht langsam auf, nähert sich Dora mit einem Lächeln auf den Lippen, legt ihr die Hände auf die Brüste. Was fällt Ihnen ein? Cavallo schleudert die Frau gegen den Mann, dass beide zu Boden stürzen und der Hirte ausweichen muss. Als Dora endlich die Schrotflinte abdrückt, schießt sie auf ein leeres, dunkles Loch im Türrahmen. Cavallos Gestalt in der Nacht verschwindend trifft der Schlag eines Gewehrkolbens. Cavallo erwacht mit dem beklemmenden Gefühl, dass Schläge auf den Kopf das Gehirn zerstören. Doch sein Gehirn ist noch in der Lage festzustellen, dass er sich in einem ihm bekannten Krankenhauszimmer befindet. Wieder trägt er denselben Verband um den Kopf. Und wieder sitzt derselbe Sargento neben seinem Bett. Sie lassen sich wohl gerne auf den Kopf hauen. Der Verband steht Ihnen gut. Diesmal wart ihr das. Es war ihr Glück, dass wir aufgetaucht sind, sonst hätten sie kaum eine Chance gehabt. Wir haben schon die ganze Bande festgenommen, dieses unverschämte Pack. Man wird ihnen das große Verdienstkreuz von Isabella der Katholischen verleihen. Ich will keine Kreuze. Ich will meine Ruhe. Ich habe diese ganzen Unannehmlichkeiten satt. Machen Sie, dass Sie hier so schnell wie möglich wegkommen. Kommen Sie im Sommer wieder, zum Schwimmen. Aber im Winter lassen Sie bitte uns Einheimische in Ruhe. Gönnen Sie uns die Erholung. Sie hörten Pablo und Virginia. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Manuel Vázquez Montalbán aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Matthias Ponier, Dora Gustl-Halenke, Cavallo Joachim Notke, Carlos Helmut Wüstmann, Chanquete Günter Lampe, Paolo El Hippi Michael Habeck, Sargento Heinz Schimmelpfennig und Claudia Knupfer, Jörg Rathjen und Bert Wesselmann. Ton Udo Schuster. Schnitt Nicole Wienheller. Musik Werner Englert. Regieassistenz Ulrich Lampen. Bearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1992.